Kundgabe 5760. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.9.1953. Abstumpfen der inneren Stimme durch Wehren des Geistes. Dem Geist in euch dürfet ihr nicht wehren, wenn er sich äußern will. Und er will sich äußern, so ihr innerlich gedrängt werdet, zu geistigen Gedanken, so wie eure Gedanken sich immer wieder mit dem beschäftigen, was nicht euren Körper, sondern die Seele angeht, so wie ihr denken müsstet an den Tod, an ein Fortleben nach dem Tode, an Gott, an eine Verantwortung vor ihm, an eure eigene Unzulänglichkeit, an Fehler und Schwächen, die ihr selbst als solche empfindet und die euch innerlich unzufrieden und ängstlich machen. Alles dieses sind Äußerungen des Geistes in euch, der durchdringen möchte mit seiner Stimme, der eure Aufmerksamkeit fordert allen diesen Dingen gegenüber, die allein wichtig sind für die Ewigkeit. Es sind dies alles Gedanken, die sich nicht mit der irdischen Welt befassen, sondern hinweisen auf das geistige Reich. Und es sollen solche Gedanken beachtet werden, denn sie tauchen nicht umsonst in dem Menschen auf. Es sind leise Mahnungen und Warnungen. Es ist die innere Stimme, die dem Menschen nur nicht als Stimme erkenntlich ist und die ihm das Gleiche sagt, dass sich der Mensch auf sich selbst besinnen soll und nicht gleichgültig dahinleben, nicht ein nur irdisches Leben führen soll, weil er dadurch seiner Seele einen unnennbaren Schaden zufügt. Der Mahner im Menschen schweigt nicht, wird aber sehr oft überhört. Denn die Stimme von außen ist lauter und übertönet dann die innere Stimme, wenn des Menschen Sinne zu sehr der Welt zugewandt sind. Dann stumpft er sich ab gegen die feine Stimme, die in ihm tönet. Er öffnet Augen und Ohren nur noch der Welt. Und dann ist er in großer Gefahr, dass er die Fähigkeit, jene Stimme zu hören, ganz verliert, dass er jeglichen Glauben verliert und keines geistigen Gedankens mehr fähig ist. Jeder Mensch, auch der mitten im Leben stehende Weltmensch, hat stille Minuten, wo er sich auf sich selbst besinnen kann, wenn er es will. Jeder Mensch wird zuweilen in Gespräche hineingezogen, die geistige Probleme berühren. In jedem Menschen sucht sich der Geist zu äußern, der Anteil Gottes ist. Denn Gott rühret alle Menschen an, und das immer wieder, weil er sie vom rein irdischen abbringen und dem Geistigen zuwenden möchte. Doch wer dem Geist in sich wehret, wer alle Gedanken von sich drängt, die ihn berühren, wer sich verschließet jeder Belehrung von innen, der hindert den Geist in sich am Wirken zu seinem eigenen Schaden. Denn er verliert jede Bindung mit dem Göttlichen. Er bricht selbst jede Brücke ab. Er bleibt auf der Erde und wird niemals geistige Sphären betreten können, selbst wenn sein Erdenleben beendet ist. Denn seine Seele ist so materiell eingestellt, dass sie die Erdensphäre nicht verlassen kann. Sie ist verhärtet, gleich der Materie, die im Erdenleben ihr Sinnen und Trachten war. Und für diese Seele ist der Weg unendlich weit, ehe sie in die Sphäre des Geistes gelangen kann. Denn er ist um vieles schwerer zu gehen als auf Erden. Amen.